Hallo. Ja, diese Aufnahme entsteht am 31.07.2020 und ich sitze an diesem wunderschönen Friday Morning unterm Pavillon auf der großzügig angelegten Sonnenterrasse. So wurde uns das zumindest in der Beschreibung des Maklers, der dieses Haus hier zur Miete angeboten hat, angepriesen. Ja, die Tatsachen sind immer etwas anders. Gut. Ja, ich möchte mal erst ganz herzlichen Dank sagen für, ach, ihr seid so großartig, für so viele Anteilnahme, für Dinge, die wir miteinander geschrieben oder auch gesprochen, telefoniert haben. Danke für, ja, fürs Anhören dieses Podcasts überhaupt. Und ja, mich überwältigt das. Ich finde das total Bombe. Also, und das hilft mir auch tatsächlich, solches Feedback zu bekommen. Das gibt Kraft und Mut und Zuversicht und ja, das ist einfach, das ist fantastisch. Ihr seid tolle Leute. Lieben Dank dafür. Am Montag war ich ja zum ersten Mal zur Chemo. Zum ersten Mal seit 2 Jahren. Das ist schon ein krasses Datum. In meinem Kalender stand für den Vortag geheilt, Gott sei Dank. Ich meine sowas tatsächlich ja so. Und das war ein Eintrag, den ich mir gemacht habe vor 2 Jahren, als man mir sagte, das ist jetzt alles in Ordnung, Herr Backhaus. Und ja, 2 Jahre und einen Tag später sitze ich dann wieder da und erhalte wieder Chemo. Ja, einen Reim darauf machen kann man sich nicht an der Stelle. Das ist, ich arbeite jetzt einfach darauf hin, dass ich in einem halben oder dreiviertel Jahr den zweiten Eintrag machen kann. Zweites Mal geheilt, Gott sei Dank. Und ja, anders geht das nicht, auch vom Kopf her. Sonst wirst du bekloppt. Genau. Es war total aufregend für mich, wieder dort zu sein. Ich meine, ich kenne die Praxis sehr gut. Ich war da ja schon lang genug. Ich kenne die Leute auch, die da arbeiten. Das sind tolle Leute. Die sind richtig gut. Und ich merkte bei denen auch so eine leichte Nervosität, weil die sind immer ein bisschen angestrengt, wenn ein Patient das erste Mal Antikörper bekommt. Und ich weiß auch weshalb. Ich habe das selber schon gesehen, wie jemand kurz nachdem die Infusion lief, sich mal erst von seinem Bewusstsein verabschiedete und man dann zu tun hatte, dass er sich nicht auch noch weiter verabschiedet. Also da war richtig Stress und ich glaube, so diese Sorge, die schwang so ein bisschen mit, auch an diesem Montagmorgen. Und ja, es war aber alles gut vorbereitet. Die Begleitmedikation war gut da und hat auch gut gewirkt. Und so ist da überhaupt auch nicht der Anschein eines anaphylaktischen Schocks, also eines Schocks aufgrund einer Unverträglichkeit passiert. Und ja, ich sag Kollegen, weil ich bin ja auch Pflegekraft, die Kollegen waren also wirklich total aufmerksam bemüht, haben immer mal nachgefragt, wie es mir geht. Und einer der dort Arbeitenden, der hat direkt gesagt, und Frank, wenn du irgendwas merkst, was nicht schick ist, drück einfach bei der Infusionspumpe auf Stopp und sag Bescheid und dann schau mal. Ja, aber das ist alles gut gegangen. Da bin ich so froh drum, dass ich das mal so im ersten Schuss vertragen habe und dass da jetzt nichts Blödes bei rumgekommen ist. Ja, die Tage danach bis heute, die gestalteten sich dann ganz interessant. Also auch nicht so, wie ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe beim in Erinnerung gehabt, beim ersten Mal habe ich so die ersten ein, zwei, drei Infusionen ganz gut weggesteckt. Und ich merkte hier aber jetzt schon relativ zügig, das ist eine andere Hausnummer wie beim letzten Mal. Und ist es ja auch tatsächlich. Also andere Medikamente höher dosiert und so weiter. Und du nimmst immer so in den ersten 2 Tagen hochdosiert Cortison und auch was gegen Übelkeit und danach halt dann nicht mehr. Und als das so am Mittwoch so langsam rausging, da merkte ich schon, das macht was mit mir. Und der gestrige Donnerstag, der war dann echt, ja, da musste ich ein bisschen Zähne zusammenbeißen und kämpfen und ja, war es halt nicht so schön, ne? Also Übelkeit ist das eine, dann dieser fiese Geschmack im Mund die ganze Zeit, das ist das andere. Der macht dann wiederum auch Unwohlsein und ja, das ist dann nicht so toll. Habe ich versucht, mich gut abzulenken. Ich habe dann irgendwann angefangen, also ich krutsch, sagen wir hier im Oberbergischen, also ich schaffe oder arbeite hier immer ein bisschen was ums Haus herum morgens, gieße so Blumen und flamme mit so einem kleinen Brenner hier und da ein kleines Unkraut mal aus einer Fuge raus. Das sind so meine Rituale, die ich mir schaffe, um so eine Zeit auch gut zu überstehen. Also ich finde Rituale ganz wichtig und Strukturen über den Tag und kleine Aufgaben, die zu bewältigen sind. Und die mache ich so, um mich auch gut abzulenken. Und als ich dann irgendwann nichts mehr hatte, also keine gute Idee oder nichts, was mich wirklich gut ablenkte, da habe ich dann einfach gestern mal nochmal in Live Aid reingeguckt, 1985. Da gibt es so viele schöne Videos auf YouTube. Ich fange dann immer an zu rechnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie lange ist das schon her? Wie alt war ich denn da? Und stell fest, ja, da war ich noch ganz schön jung. Genau. Aber das war dann auch ganz okay. Und so bin ich dann auch gestern über den Tag gekommen. Ja, jeder Tag bringt was Neues. Auch heute, dieser Friday. Egal ob Übelkeit oder nicht, ich mache mir garantiert ein paar Pommes. Schöne schmackhafte Soße drauf und dann geht das schon. Hoffe ich zumindest. Genau, und ja, ansonsten gucken wir mal, was der Tag bringt. Ja, ich sage jetzt so zum Abschluss nochmal ganz lieben Dank für wirklich eure großartige Anteilnahme. Da passieren auch ganz praktische Dinge der Zeit. Das kann ich ja vielleicht mal ein andermal noch erzählen, aber ja, das ist so, wie ich diese Woche mal zusammenfassen wollte. Ach, eine Sache fällt mir noch ein. Mir kam so in den Sinn, ich könnte mir ja eigentlich so eine Art Adventskalender basteln. Es sind wie im Advent 24 Wochen Chemo. Ja. Ist eigentlich auch Unsinn, wenn man das so erzählt. Ne? Im Advent sind es ja nur keine 24 Wochen. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Eigentlich könnte ich mir 24 Türchen aufmachen. Jede Woche ein Türchen auf und irgendwann ist dann Türchen 24 dran. Und in dem Türchen 24 steht dann Keep calm, it's your last Chemo. Oder Chemo? Oder Chemo? Wie sagen die das denn, die Engländer? Naja, das wisst ihr wahrscheinlich besser. Bis denn, tschüss.